Wir wollen jetzt mit der Beräumung beginnen. Wollt ihr wirklich, dass die Menschheit ausstirbt? Dass eure Kinder und Kindeskinder keine Zukunft mehr haben? Raus aus dem Wald! Raus aus dem Wald! Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Alcaldesa, and also Ada, you have inspired me, because we are fighting any form of eviction, and I myself, having been evicted from my home, and having the opportunity to read Ada, to learn Ada, to do what Ada does. Willkommen im Niemandsland. Ich beginne die Sendung mit einem Aphorismus von Christian Morgenstern. Der hat einmal gesagt, der moderne Mensch läuft zu leicht heiß. Ihm fehlt zu sehr das Öl der Liebe. Es ist Montag, der 17. Juni 2019. Hier ist wieder Niemandsland. Es gibt jetzt von 13 bis 15 Uhr 2 Stunden Musik, Kultur, Politik und Geschichte auf Contrabanda FM 91.4. Direkt von hier aus dem Herzen einer großen Stadt, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir von Niemandsland machen eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio. Wir verwalten uns selbst, wir finanzieren uns selbst und wir machen keinen Kommerz. Wir sind frei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Sommer in Niemandsland. Sie ist nichts für dich, ich wusste es gleich. Das hat nichts zu tun mit Arm oder Reich. Sie ist nichts für dich, ich sah es gleich. Sie stand halb nackt im Freihandelbereich. Sieht gut aus im landläufigen Sinn. Ja, ich geb's zu, sie ist nicht botthässlich. Aber frag mich bitte, was ich von ihr halte. Manchmal ist mein Urteil sehr verlässlich. Sie ist nichts für dich, ich wusste es gleich. Das hat nichts zu tun mit Arm oder Reich. Sie ist nichts für dich, ich sah es gleich. Halb nackt im Freihandelbereich. Ja, ich weiß, das ist rein äußerlich. Doch die Seele ist nicht still, sie äußert sich. Und ihre quietscht wie ein grellbuntes Ding. Ich kenn mich aus, ich weiß, wie Doofheit klingt. Sie ist nichts für dich, ich wusste es gleich. Das hat nichts zu tun mit Arm oder Reich. Sie ist nichts für dich, ich sei. Deutschland hat nach dem Freihandel bereit. Ich hab nichts gegen sexy, ist doch Quatsch. Nur manchen Anblick find ich echt too much. Es gibt sicher Leute, denen das gefällt. Es passt so viel zusammen auf dieser Welt. Heute mach ich Bein, morgen mach ich Rücken. Lass die Finger von der oder suchst du was zur Zeit vertreibt. Sie ist nichts für dich, ich wusste es gleich. Das hat nichts zu tun mit Arm oder Reich. Sie ist nichts für dich, ich sah es gleich. Sie stand halb nackt im Freihandelbereich. Wir wissen alle, dass es um unseren Planeten nicht besonders gut bestellt ist. Die Polkappen schmelzen, die Meeresspiegel steigen, das Wetter spielt verrückt, die Klimazonen verschieben sich auf beunruhigende Weise. Jetzt haben auch Künstler sich zu Wort gemeldet. Künstler stellen sich hinter die Fridays for Future Bewegung. Artists for Future heißt diese Bewegung. Kinder und Künstler haben ein gemeinsames Problem, heißt es hier in dem Manifest dieser Bewegung. Ihre Ansichten zu Politik und Gesellschaft werden gern als naiv und unrealistisch abgetan. Insofern ist mit der Gründung des Forums Artists for Future eine produktive Allianz der Ohnmächtigen auf den Weg gebracht. Musiker, Schriftsteller, Kabarettisten und bildende Künstler wollen solidarisch mit den Schülern und Studenten handeln, die im Rahmen der Friday for Future Bewegung für die Klimarettung streiken. Der Kabarettist Klaus von Wagner, bekannt aus dem Programm Die Anstalt, begründet seine Unterstützung gegenüber Melodie und Rhythmus der Musikzeitschrift und Zeitschrift für Gegenkultur mit dem eben nicht blauäugigen, sondern gut durchdachten Vorgehen der jungen Aktivisten. Die Proteste von Fridays for Future sind ausdauernd, informiert, mit klaren Forderungen versehen und geben den Druck aus der Wissenschaft ab an das politische System. Die Singer-Songwriterin, Liedermacherin Dota Kehr hofft, dass Politiker es nicht mehr mit Lippenbekenntnissen belassen. Der Appell sei nötig, auch wenn er das Kernproblem nicht angehe. Ein auf ständiges Wachstum gerichtetes System macht einen schonenden Umgang mit der Umwelt fast unmöglich, sagt sie. Aber weil ich die Abschaffung des Kapitalismus in naher Zukunft für nicht sehr realistisch halte, muss vorerst die Politik eingreifen. Rund 1800 Künstler haben die gemeinsame Stellungnahme von Artists for Future bis zum Redaktionsschluss der Zeitung unterzeichnet. Mittlerweile sind noch viel, viel mehr dazugekommen. Darunter der Musiker Konstantin Wecker, der Filmemacher Michael Bulli-Herbig, die Schauspielerin Nora Tschirner, der Kabarettist Volker Pispers und die Regisseurin Dominique de Rivas. In dem Positionspapier heißt es: Kunst reflektiert und schafft gesellschaftliche Realitäten oder stellt sie in Frage. Deshalb tragen wir eine Mitverantwortung für das, was gesellschaftlich als normal wahrgenommen wird. Die Künstler sind bemüht, die Schüler und Schülerinnen zu unterstützen, ohne ihre Bewegung zu kapern. Auf die Frage von Melodie und Rhythmus, was er zu den Protesten beitragen könne, antwortet Max Uthoff, der ist ebenfalls aus der Satire-Serie Die Anstalt. Zitat: Fragen wir doch die Schüler selbst. Sein Kollege von Wagner äußert sich ähnlich zurückhaltend. Ich möchte nicht die Bewegung bereichern. Viele Schüler haben bereits mehr Wissen zu dem Thema als ich. Ich möchte nicht die Basis des Protestes verbreitern. Dieses Ziel findet sich auch in der Stellungnahme der Initiative. Zitat: Unsere Möglichkeiten, das zu tun, liegen im künstlerischen Ausdruck und in der Herstellung von Öffentlichkeit, heißt es da. Die teilnehmenden Kreativen werden ermutigt, sich bei Ortsgruppen zu melden und für deren Veranstaltungen künstlerische Aktivitäten anzubieten. Dass Werbung allein nicht reichen wird, ist den Künstlern bewusst. Einfach nur einen Aufruf unterzeichnen ist natürlich leicht. Viel zu leicht. Vielleicht sollen wir streiken, meinte Dora Kerr. Wer mehr über diese Bewegung wissen möchte, die Internetadresse ist artistsforfuture.org. Ich verlas einen Beitrag aus der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, die Ausgabe vom dritten Quartal 2019. Wochenlang ist er schon angeschlagen, die Leute zöhnen sich schon von er. Im Ort der Schwafel alle aufgebracht, welcher Gewandel wird's wohl werden? Da wird der Schlag des Fassel an, das zackiert doch gar kein Korn. Bei dem Bank ist so ein Spanner, alle wollen so fresh und smart. Das Feder weiß wird aus der Straße, dass die wieder wohl so trat. Da mein Boy ist schon ganz an, an, an, an. Auf geht's, geht's, geht's, geht's. Treiber tanzen schon. Auf geht's, geht's, geht's, geht's. Zieht die Dungeon an. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 123. Spaniens Gold. No pasarán. Pasaremos. Populares, dispersos a luchar, a pasar el mundo. Oktober 1936. Madrid, Cartagena, Moskau. Am 13. Oktober hörte Arturo Barea zum ersten Mal Schüsse aus feindlichen Gewehren. General Emilio Mola, der Anführer der Aufständischen, hatte verkündet, dass er am 12. Oktober auf der Gran Via Kaffee trinken werde. Und er war mit seinem Plan nur unwesentlich im Verzug. Seine Truppen rückten immer näher auf Madrid vor, das zudem weiterhin von Flugzeugen der Rebellen beschossen wurde. In der Stadt wimmelte es von Flüchtlingen. Auf den breiten, baumbestandenen Prachtstraßen Castellana und Recoletos, wo die Reichen in großzügigen Steinpalacios gelebt hatten, schliefen die Menschen im Freien und bereiteten ihre Mahlzeiten auf offenem Feuer zu. Diejenigen, die mehr Glück hatten, bekamen Quartiere in aufgelassenen Privathäusern zugeteilt, wo sie mit ihren Hunden und Ziegen in vormals eleganten, mit ramponierten Wandteppichen behängten Salons hausten. Die Regierung hatte eine strikte Ausgangssperre verhängt und nach 11 Uhr abends durfte keiner mehr auf den Straßen unterwegs sein. Barea, der bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt war, Reportagen zu zensieren, die an die Redaktionen von Zeitungen weltweit verschickt wurden, konnte die Telefonica nicht mehr verlassen. Er sandte Geld und Nahrungsmittel, wenn er welche bekam, an Aurelia und die Kinder, aber an Heimgehen war nicht zu denken. Gelegentlich rief Maria an und drängte ihn, sich doch mit ihr zu treffen, doch er schaffte es nicht einmal am Telefon, höflich zu ihr zu sein. Seine Welt war auf den blau-roten Lichtkegel im Zensurbüro geschrumpft, und er hatte das Gefühl, bald werde sie von der Dunkelheit ganz verschlungen sein. Aber nach wie vor kamen die Journalisten jede Nacht mit ihren Texten zu ihm und versuchten irgendwie, die Wahrheit über das zu vermitteln, was sie auf den Straßen sahen und hörten. Und nach wie vor musste Barea, trotz des quälenden Gefühls, das Falsche zu tun, diese Texte zusammenstreichen, bis sie nur noch blutleere Aufzählungen alter Militärmeldungen waren. Unter diesen Umständen war es nur gut, dass weder er noch die Journalisten einen Schimmer von dem verschlüsselten Telegramm hatten, das am 12. Oktober in der Botschaft der Sowjetunion eingetroffen war. Es trug den Vermerk absolut geheim, stammte angeblich von Nikolai Jeschow, dem Volkskommissar für innere Angelegenheiten und Leiter des NKWD in Moskau, und war an General Alexander Orlov gerichtet, den kürzlich ernannten NKWD-Verbindungsmann in Madrid. Unterschrieben war das Telegramm allerdings mit Ivan Vassiljewitsch, dem Decknamen von Generalsekretär Josef Vissarionowitsch Stalin selbst. Und es forderte Orlov auf, umgehend geheime Vorkehrungen zu treffen, um den wertvollsten Schatz Spaniens, seine sämtlichen Gold- und Silberreserven, die viertgrößten weltweit, nach Russland zu verschiffen. Einen gewaltigen Bestand an Barren, Louis d'Or, Dollars, Souverains und anderen Münzen, die seit den Tagen der Conquistadores akkumuliert wurden und bislang die Garantie für die Landeswährung gebildet hatten. Bis vor wenigen Wochen hatte dieser Schatz unangetastet in Gewölben unter der Banco de España am Paseo del Prado geruht. In Gewölben, die im Fall eines Raubüberfalls geflutet werden konnten. Nun aber näherte sich eine Gefahr, die weitaus größer war als ein paar Bankräuber. Die Truppen der Rebellen rückten immer näher auf Madrid vor. Und Mitte September hatte die Regierung beschlossen, die Reserven an einen sicheren, besser zu verteidigenden Ort zu schaffen. Die Münzen und Barren wurden in Kisten verpackt und mit Lastwagen nach Cartagena transportiert, an die Mittelmeerküste in Murcia, wo sie in Höhlen versteckt wurden, die die spanische Marine zur Lagerung von Munition benutzte. Allerdings war das lediglich ein Zwischenstopp. Die Sicherheit des Staatsschatzes war nämlich nicht nur durch nationalistische Aufständler gefährdet, sondern auch durch den Anarchistenführer Buenaventura Durruti, der, so befürchtete man, sich seiner bemächtigen und ihn nach Barcelona verbringen wollte. Als Ausweichorte hätten sich am ehesten Frankreich oder Großbritannien angeboten und tatsächlich waren auch Teile der Reserven zur Zeit des Aufstands im Juli nach Frankreich verlagert worden. Aber offenbar hatten beide Länder, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, im Namen der Nichteinmischung der Republik den Rücken gekehrt. Was würde geschehen, wenn sie beschlossen, dass es genauso inakzeptabel war, Spanien auf seine eigenen Goldreserven zugreifen zu lassen, wie dem Land Waffen zu verkaufen? In der Zwischenzeit, als die Rebellen mit jedem Tag weiter an Terrain gewannen, unterstützten das faschistische Italien und Nazi-Deutschland die Nationalisten mit Geld, Kämpfern und Material. Das geschah nicht nur aufgrund der ideologischen Nähe. Hitler war der Meinung, ein Krieg in Spanien werde die Aufmerksamkeit der Welt von seinen eigenen Wiederaufrüstungsbemühungen ablenken und ihm ein Versuchsgelände für deren Produkte bieten. Und Mussolini verlangte es nach einer Bühne, auf der er als wichtiger Darsteller wahrgenommen wurde. Nicht weniger beunruhigend als für Präsident Azaña, Ministerpräsident Largo Caballero und Spaniens Finanzminister Juan Negrín war dieser Stand der Dinge für Stalin. Bedrohte er doch das Gleichgewicht der Mächte auf seinem eigenen geopolitischen Schachbrett. Einerseits musste ein Sieg der Nationalisten in Spanien, der Frankreich mit drei potenziell feindlich gesinnten Ländern umgeben würde und Hitler freie Hand gäbe, Russland anzugreifen, unter allen Umständen vermieden werden. Andererseits würde ein vollständiger Sieg der Republikaner den Deutschen Anlass geben, ihre Aggressionen wieder stärker in Richtung Osten zu lenken und darüber hinaus die Rechte in Großbritannien und in Frankreich in Alarmzustand versetzen. Eine Fortsetzung des Konflikts hingegen würde die Aufmerksamkeit von Stalins laufenden Säuberungsaktionen gegen altgediente Bolschewiken ablenken. Und vielleicht mündete sie sogar in einen Weltkrieg, in dem sich Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien gegenseitig aufrieben und aus dem Russland unbeschadet und dominant hervorgehen würde. So viel stand fest. Man musste der Spanischen Republik Hilfe leisten, in Form von Nahrungsmitteln, Panzern, Gewehren, Autos und Lastkraftwagen, sowie Stabsoffizieren, Piloten, Technikern und politischen Beratern. Aber wie, so Stalins Frage, sähe die Vergütung für diese Hilfe aus? Glücklicherweise hatten Ministerpräsident Largo Caballero und Finanzminister Negrín eine Idee. Dafür, dass Russland das einzige Regime war, das der Republik in der Stunde ihrer größten Not beistand, sollte es der Hüter der spanischen Goldreserven werden. Diese würden nach Moskau in Sicherheit gebracht und dort konnten sie als Grundlage eines Kontos dienen, von dem die Sowjetunion den Gegenwert der Einkäufe der Republik von russischen Waffen, Öl und Nahrungsmitteln einbehalten konnte. Und falls, beziehungsweise in dem Moment da, die Regierung die Aufständischen besiegt hätte, würde Spaniens treuer Freund natürlich den Schatz in Gänze wieder zurückgeben. Das Telegramm an Orlov war Stalins Antwort. Und nur wenige Tage nach seinem Erhalt traf sich Orlov mit Negrín, um die Details des Transfers festzuklopfen. Die Kisten voller Gold und Silber waren in Cartagena auf sowjetische Schiffe zu verladen, die sie durch das Mittelmeer zum Bosporus brachten und von dort durch das Schwarze Meer und zum russischen Hafen Odessa. Eine extrem riskante Reise. Deutsche und italienische Kriegsschiffe patrouillierten im Mittelmeerraum und konnten sich der kostbaren Ladung bemächtigen, falls sie davon erfuhren. Und in der nichtkommunistischen Mehrheit der Linken hätte es größte Empörung ausgelöst, wenn man mitbekommen hätte, dass man die Reserven des Landes in das kommunistische Russland schaffte. Orlov und Negrín heckten daher eine Tarnversion der Ereignisse aus. Orlov erhielt gefälschte Ausweise als Vertreter der Bank of America, damit er, falls nötig, behaupten konnte, dass das Gold sich auf dem Weg in die USA und nicht in die Sowjetunion befand. Die Vorbereitungen für den Transfer wurden vor jedermann geheim gehalten, abgesehen von denen, die unbedingt davon wissen mussten. Zu letzteren gehörte zu seiner späteren Empörung nicht einmal der Präsident der Republik, Manuel Azaña. Am 22. Oktober 1936 wurden die ersten Kisten voller Goldreserven, jede Kiste wog gut 150 Pfund, auf Lastwagen verladen, jeweils immer 100 Kisten und im Schutz der Dunkelheit aus den Höhlen in den Hafen von Cartagena verbracht. Zwei Nächte später wurde die letzte Ladung abtransportiert und eine Flottille sowjetischer Dampfer mit Gold im Wert von über 500 Millionen Dollar, nach heutigem Dollarkurs über 8,5 Milliarden, in den Frachträumen verließ den Hafen. Gleichzeitig empfing Spanien die Lieferung von rund 100 russischen T-26-Panzern und dieselbe Anzahl von Flugzeugen, darunter I-15 und I-16 Kampfflugzeuge, die sogenannten Chattos, die Stumpfnasen, und Moskas, die Fliegen. Die schnellsten Maschinen, die damals in Europa verfügbar waren. Und Azaña und Largo Caballero befürworteten einen Vorschlag der Komintern, der von Moskau gesteuerten Organisation zur internationalen Förderung der Sache des Kommunismus, ein aus ausländischen Antifaschisten bestehendes Freiwilligenheer zu bilden, das bei der Verteidigung der Republik Hilfe leisten sollte, der gemeinsamen Sache fortschrittlicher Menschlichkeit, wie Stalin es in einem offenen Brief an Mundo Obrero, Madrids kommunistische Zeitung, formulierte. In seinem verdunkelten Raum in der Telefonica wusste Arturo Barea, dass auch diese Maßnahme keine Aussicht auf Erfolg hatte. General Mola hatte 4 Kolonnen Soldaten in den Außenbezirken Madrids zusammengezogen und gab gegenüber rechtsgerichteten Journalisten an, dass die Stadt binnen kurzem seiner 5. Kolonne in die Hände fallen werde. Männer, die jetzt noch im Verborgenen agieren, werden sich erheben und uns unterstützen. Das Bombardement wurde jede Nacht schlimmer. Das Haus von Barreas Schwester in einem der westlichen Vororte lag in Trümmern. Sie und ihre Kinder lebten jetzt bei seinem Bruder in Lavapiés. Andere hatten nicht so viel Glück. Am 30. Oktober 1936 waren bei einem Angriff auf die Wohngegend beim Flughafen Getafe direkt vor der Stadt 50 Kinder getötet worden. Barea kannte die Fotos, die anschließend in der Leichenhalle aufgenommen worden waren. Von den Kindern, die man ordentlich aufgereiht hatte, ihre Augen geschlossen, ihre Lippen leicht geöffnet, als schliefen sie, auf der Brust lagen zwecks einfacher Identifizierung Nummernzettel. Das hätten auch seine Kinder sein können, oder die seines Bruders oder seiner Schwester. Er bekam die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Gleichzeitig legte im fernen Odessa ein graues Schiff ohne Kennzeichnungen und ohne Flagge im Hafen an und ein gepanzerter Zug transportierte die Fracht nach Moskau. Um dessen gelungene Ankunft und die anderer ähnlicher Schiffe mit ähnlicher Fracht zu feiern, veranstaltete Generalsekretär Genosse Stalin eines seiner berühmt-berüchtigten, lauten, üppigen, unterschwellig bedrohlichen Festbankette im Kreml, die Art von Feiern, wo noch die Sitzordnung politische Implikationen hatte. Als die Stimmung sich ihrem Höhepunkt näherte, erhob Stalin sein Glas, um einen Trinkspruch auszubringen. Die Gesellschaft verstummte. »Auf das spanische Gold«, rief der Gastgeber, dass für die Spanier das sein würde, was die Ohren an ihrem Kopf waren. Sie wussten, dass es da war, aber wiedersehen würden sie es nicht. »Nicht wegen des Hungers, nicht wegen der Fetzen, auch nicht wegen eingeführten Verbrechen.« Andere hatten nicht so viel Glück. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Folge 123, Spaniens Gold. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vale. Originaltitel Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen im Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2015. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. No pasarán. Pasaremos. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist's egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Und dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen, Denn gewesen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Weib ist und die Lust schmeckt nicht mehr scharf. Wenn mein Ende nicht mehr weit ist, ist der Anfang schon gemacht. Weil's dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Und dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer. Sí, tengo un programa que se llama Niemandsland, es en alemán, ¿sí? Y ahí les explico cómo funciona Barcelona contigo. Oh, vaya, sí. Hago un saludito a los oyentes. Sí, hombre, puede hacer un saludo. Banda. Gracias, Sara. Es un regalo. Es un pueblo que no hay arreglo. Die erste halbe Stunde ist schon um. Habemos Alcaldesa. Wir haben eine Bürgermeisterin. Wir werden gleich etwas dazu sagen. Ich mache mal Mikrotest mit unserem Tertuliano Favorito, Werner. Ist nämlich gerade hier reinspaziert und dann gibt es viele Informationen und auch viel Meinung und Analyse zum Thema. Es ist Montag, der 17. Juni 2019. Es ist 13.36 Uhr. Allen guten Nachrichten, die es auch gibt, möchte ich zwei herausstellen. Es gibt eine neue Bürgermeisterin, die die alte ist. Wir sind froh. Sehr subjektiv, wie wir sind, und sehr parteiisch und sehr voreingenommen freuen wir uns. Bei allen Fehlern, die diese Bürgermeisterin natürlich auch macht. Und es gibt ein neues Album von Bruce Springsteen. Western Star. Ich habe mir da schon einige Lieder angehört und werde wohl demnächst mal eine sehr persönliche kleine Plattenkritik liefern. Aber zuerst einmal begrüßen wir Werner. Hallo. Okay, hallo. Mir geht's gut. Und wie geht's euch? Uns geht's gut hier allen. Geht's euch allen gut? Wie war das Wochenende? Hast du dich gefreut über das Ergebnis der Abstimmung erstmal an der Parteibasis von Barcelona en Comú und dann eben die Abstimmung hier im Stadtparlament? Du redest offenbar über die Partei von gerade dieser alten und neuen Bürgermeisterin, ja, Ada Colau. Barcelona en Comú. Natürlich, das war eine von den guten Nachrichten. Aber wie immer gibt es natürlich auch viel schlechte. Aber da kommt man dann später dazu. Fangen wir ruhig mal mit den guten an. Ja, also wir haben sie wieder erwarten, unsere frühere Bürgermeisterin. Die wurde jetzt tatsächlich, wann war es, gestern, vorgestern, in ihr Amt eingesetzt. Ja, Samstag, ne? Am Samstag, am Mittag. Und wie war das möglich, obwohl sie mit ihrer Partei Barcelona en Comú ja gleich viel Sitze hat wie diese Unabhängigkeits-Fan-Partei ERC, aber dieser Kandidat, Ernest Maragall, hatte sogar 4.800 Stimmen mehr bekommen als sie. Die Sitze im Rathaus sind die gleichen und dann hat schon Hinz und Kunz gedacht, sie ist weg vom Fenster. Aber dann kam Herr Weiz an, unser Freund Manuel Weiz, und hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben was Vernünftiges getan. Er hat die Sitze von seiner Partei, also so wie Ciudadanos sind die ungefähr, der Ada Colau angeboten, dass die oder die Hälfte von seinen Leuten für sie stimmen würden. Und damit war dieser ERC-Kandidat dann weg vom Fenster. Und so ist es auch passiert dann. Und ja, du hast ja auch noch mehr Sachen dazu. Jedenfalls interessant fand ich dann, es gibt ja den Brauch, dass wenn der neue Bürgermeister dann eingesetzt ist ins Amt, dass sie dann rübergehen über den Plaza San Jaume hin zur Generalitat, also zum Regierungssitz. Mit dem Bürgermeisterstab, ja, genau. Oder Bürgermeisterinnenstab in der Hand. Und dann war die Situation also ganz offensichtlich eine andere als vor 4 Jahren, wo sie zum ersten Mal gewählt wurde. Damals war der ganze Plaza San Jaume voll mit begeisterten Leuten. Warst du damals? Ja, ich war da. Oder jetzt? Nein, jetzt war ich nicht da. Vor 4 Jahren waren wir da und das war wirklich eine tolle Stimmung, muss man sagen. Die Leute haben gejubelt. Und jetzt diesmal war die Situation eine andere. Der war wieder voll, der Plaza San Jaume, aber, vielleicht weniger als ein Drittel der Leute haben der alten und neuen Bürgermeisterin zugejubelt. Und das andere 2 Drittel waren fanatische Unabhängigkeit für Katalonien-Fans, ja, die sie angeschrien haben, also sie und ihre Begleiter und Begleiterinnen mit hassverzerrtem Gesicht, die waren grün und gelb im Gesicht und haben dann zum Beispiel gerufen, Putas, Guarras, Zorras. Also, sie meinten natürlich nicht nur Ada Colau, sondern auch die Regidora de Urbanisme, Jeanette Sanz, die an ihrer Seite war, und die andere Frauenriege. Das heißt, die benehmen sich wie die Leute von Vox eigentlich. Das habe ich auch gedacht. Eine Vox-Hasskampagne. Wie würde man das übersetzen? Putas, Guarras, Zorras. Also Schlampen, Nutten, genau. Luder, dreckige Flittchen, Luder. Sowas, Flittchen. Ja. Verräterinnen. Und dann das ist haben sie auch noch Münzen nach ihnen geworfen und Plastikflaschen und Papierkugeln. Vielleicht und so sollte weiter. Man dazu sagen, die hatten schon stundenlang vorher den Platz besetzt, um auch vorzubeugen, dass dann wieder sehr viel Barcelona en Comú Volk hinströmte. Das heißt, die ganze Sache war schon lang vorbereitet. Angeblich ging es darum, Joaquín Forn zu unterstützen, der aus dem Knast gelassen wurde, um seinen Eid abzulegen. Der hatte nämlich auch eine Stimme bei Junts pel Cat bekommen im Rathaus von Barcelona. Aber wie gesagt, die Sache ist dermaßen ins, man könnte schon fast sagen, in etwas Hässliches, Rechtsradikales ausgeartet, dass man wirklich sagen muss, Gott sei Dank haben die das Rathaus nicht bekommen. Diese hässlichen, hassverzerrten Leute, die hätten dem Rest der Bürger, der großen Mehrheit, weil sie sind nun mal nur eine Minderheit, das muss man sagen, das Leben 4 Jahre zur Hölle gemacht mit ihrer ganzen Hasskampagne gegen alles, was andersdenkend ist. Die reklamieren natürlich gerne Demokratie und Toleranz für sich und ihre schrägen Ideen. Für ihre Fake-Republik wollen sie Respekt und ihre, wie sie selber sagen, politischen Gefangenen. Aber selber sind sie gnadenlos und hetzen jeden nieder, der anders denkt. Und was auch sehr interessant ist, die hatten Tage vorher schon die Parteizentrale von Barcelona en Comú, das ist die Partei von Ada Colau, auch, könnte man sagen, mit Farbaktionen angegriffen und beschmiert mit gelber Farbe und da auch Sprüche und Parolen dran geschrieben. Das heißt, diese Leute benehmen sich eigentlich wie die Rechtsradikalen von der Vox. Und mittlerweile haben wir diese Leute wirklich ganz schön satt. Dann ist mir auch aufgefallen, dass Ada Colau ist natürlich aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, von einem ganz anderen Kaliber. Die hat immer diesen Leuten die Hand gereicht, hat immer gesagt, ich bin auf eurer Seite, ich vertrete nicht eure Ideen, die teile ich nicht, ich denke nicht wie ihr, aber ich bin solidarisch mit allem, was euch jetzt angetan wird vom bösen spanischen Staat, den Ada Colau fast genauso ablehnt. Sie ist Republikanerin und keine Monarchistin. Sie war die erste, da haben sich noch keine Independentistas getraut, die das Bild des Königs aus dem Rathaus abgehängt hat. Sie war die Erste, das haben die anderen noch gar nicht gemacht. Sie war die Erste, die eine fortschrittliche und lebendige Republik gefordert hat für ganz Spanien, nicht nur hier für ein separatistisches Katalonien. Und Ada Colau hat immer betont, dass ihre Politik eine Politik der Menschenrechte im allgemeinen Sinne ist und nicht nur eine Menschenrechtspolitik exklusiv für eine identitäre Gruppe, die ultrakatalanistisch und ja, reine Katalanen sein wollen. Und das nimmt man ihr übel. Man nimmt ihr einfach übel, dass sie etwas versucht hat. Sie hat versucht, diesen Block der beiden nationalistischen Identitäten aufzubrechen. Eben Spanier und Spanierinnen auf der einen Seite und Katalanen, Katalaninnen auf der anderen Seite. Sie hat gesagt, wir sind linke Parteien. Wir wollen 3 Parteien, die eine linke, fortschrittliche Politik machen. Und da muss man sagen, haben eigentlich die Independentistas Nein gesagt. Die sind diejenigen, die beharren auf ihrer Position und die dogmatisch sagen, wir wollen mit den Spaniern, also mit der anderen Ethnie, nichts zu tun haben. Ja, das stimmt. Dafür wird von den Independentistas angegriffen oder den Separatisten, aber natürlich von den anderen genauso, ja, von der alten Rechten in Madrid. Ja, von beiden Seiten wird sie fertig gemacht und das beweist im Grunde eben nur, dass sie sich noch einen kühlen Kopf bewahrt hat im Gegensatz zu allen anderen. Und was man halt sagen muss, warum war das jetzt möglich, dass sie wieder Bürgermeisterin wird? Dank dieser 3 Stimmen von dieser Weiz-Partei, der hatte eben gesagt, wir wählen dich, damit die Unabhängigkeitstypen nicht drankommen und ohne Bedingungen, also ohne dafür irgendwas versprochen bekommen zu haben. Und er hat es auch gemacht jetzt, wie man sieht. Sie ist Bürgermeisterin, aber nach der Einsetzung wird er natürlich der rechtsliberale Walz sein, wie immer. Ja, also diese Geschichte, die wird weitergehen. Die werden der von der einen und von der anderen Seite weiterhin ab nächste Woche dann Knüppel zwischen die Beine werfen, wann und wo es überhaupt nur geht. Er hat ja den Schlüssel jetzt, die Schlüsselposition, Walz in der Hand und kann die fragile Koalition in jedem Moment nach Gutdünken und Belieben platzen lassen und kann das Rathaus praktisch hops gehen lassen. Was wäre die Alternative gewesen? Nehmen wir mal an, Ada Colau hätte sich auf die Seite der Sozialseparatisten geschlagen von Esquerra Republicana de Catalunya mit dem alternden Herrn Ernest Maragall und dem jungen, rauflustigen Rufian. Der ist bekannt durch seine unorthodoxen Schreiaktionen im Parlament und seine beleidigenden Sprüche. Wenn er sich mit diesen Leuten eingelassen hätte, dann wäre folgendes Bild gewesen. Sie hätten zusammen 20 Sitze gehabt und wären natürlich nur noch kompatibel gewesen mit Junts pel Cat, das heißt die Rechtskatalanisten von der alten CiU, die eben den ganzen Zirkus mit Brüssel und mit Puigdemont veranstalten. Und dann wäre das Rathaus als Schlüsselposition in der Hand von diesen Leuten gewesen. Das heißt, Puigdemont hätte von Brüssel aus die Angelegenheiten hier in Barcelona steuern können und die Ada Colau wäre ein Anhängsel geworden vom Separatismus. Das hat sie vermieden. Sie ist jetzt kein Anhängsel, sondern sie ist die Bürgermeisterin. Sonst wäre Maragall der Bürgermeister gewesen und dieser Mann ist bekannt dafür, zumindest bei den Leuten, die sich ein bisschen hier in der Stadtpolitik auskennen, dass dieser Mann eigentlich nicht sehr fortschrittlich war. Dieser Mann war eigentlich immer ein Machtmensch hinter den Kulissen, der sich erst spät jetzt zu den Separatisten hingeschlagen hat. Weiß der Teufel warum? Wer weiß, was in seiner Familie auch so alles vorgekommen ist. Sein Bruder war ja Bürgermeister, der Pascual Maragall, sehr viele Jahre. Ein sehr charismatischer Bürgermeister, muss man dazu sagen. Ein Sozialist, der Barcelona doch mit liberaler und sehr glücklicher Hand regiert hat. Er war der Bürgermeister der Olympiade und der Stadtöffnung. Er war der Bürgermeister des lockeren, flotten Tons. Der hat auch gerne mal ein Tröpfchen getrunken. Er war also ein Lebemann, der nach dem Motto regierte Leben und Leben lassen. Und das waren noch ganz andere Zeiten hier im Rathaus von Barcelona. Aber jetzt sind die Fronten dermaßen verhärtet und dieses Beleidigtsein ist dermaßen verkrustet. Die Katalanisten fühlen sich natürlich ständig als Opfer, die ständig einen Opfergang machen. Und sie sehen sich also nur als Unrechtsmenschen, die ungerecht behandelt wurden, als Sklaven sozusagen. Und mit dieser Haltung wollen sie jetzt jahrelang durch die Welt marschieren und nichts anderes mehr sehen. Und das ist meiner Meinung nach eine große Gefahr und ist auch eine Beleidigung für alle anderen Menschen, die eine Politik hier in der Stadt fordern, wo die Menschen in dieser Stadt direkt mehr Lebensqualität bekommen. Ja, genau, das ist die Situation. Und es gibt aber immer noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Innerhalb dieser Front der Leute, der Parteien, die für die Abspaltung von Katalonien sind, gibt es ja auch Widersprüche und nicht so kleine. Ja? Und jetzt waren ja nicht nur hier in Barcelona, sondern überall in ganz Katalonien und ganz Spanien diese Gemeinde- oder Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen. Und es gibt noch eine kleine andere Wahl, eine Anekdote aus dem Norden von Katalonia, aus Santa Coloma de Farners, also Territorium von Junts per Cat, also von diesen rechtskonservativen Separatisten da, Puigdemont, Torra und diese Leute. Und war folgende Situation, da hatten sich abgesprochen, diese Junts per Cat, also nicht die ERC, zusammen mit den Sozialisten, um den ERC-Bürgermeister wegzukriegen, also Separatist von der anderen Partei. Ja. Und das war so abgesprochen. Und dann hat irgendwie unser Präsident der Generalitat, Herr Torra, hat es dann mitgekriegt. Und dann ist er zum Telefon gegangen und hat beide Seiten angerufen. Also sowohl die von Junts per Cat, von seiner eigenen Partei, wahrscheinlich wurde Puigdemont in Brüssel auch noch eingeschaltet und die Leute von ERC hier. Was habt ihr vor, den ERC-Bürgermeister wegzukriegen? Das geht ja gar nicht, wenn ihr euch mit den Sozialisten zusammentut. Ne? Also in der Nacht hat er diese Telefongespräche geführt. Und dann war eine Versammlung nach 10 Uhr abends noch, wo dann auch seine Schwester saß. Genau, und, die Schwester. Im Publikum. Und die hat dann auch noch angefangen, sich aufzuführen. Und dann wurde das unterbrochen und für später angesetzt. Nochmal. Und also dieses ist ein Dorf, eine Kleinstadt im Norden von Katalonien mit 13.000 Einwohnern, Santa Coloma de Farners. Dann haben sie also tatsächlich diese Junts per Cat, ihre Entscheidung, was sie ausgehandelt hatten mit den Sozialdemokraten, nochmal umgestoßen, nicht eingehalten, besser gesagt, ja. Die Kandidatin von Junts per Cat, die war ganz entsetzt, weil sie schon gedacht hat, sie wird dann am nächsten Tag Bürgermeisterin. Und jedenfalls hat es dann wieder funktioniert, diese nationalistische Einheitsfront. Junts per Cat und Erk haben sich zusammengetan und haben die Sozialisten eliminiert. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, aufgeteilt. 2 Jahre einer von denen und 2 Jahre dann wir. Ja. Also... Ah, und wo ich gerade dabei bin, noch eine schöne Anekdote, und zwar ist es jetzt nicht oder noch nicht, wer weiß, Torremolinos. Da gibt's auch eine süße Anekdote. Also es war ja jetzt in ganz, hat man gesehen, in ganz Spanien so, überall wurden mögliche und unmögliche Koalitionen eingegangen. Die einen haben die anderen rausgepusht und so weiter. Also was halt immer gefährliche passiert. Liebschaften. Ja, les dangereuses. Dangereuse. Ja. Und da, wie gesagt, da war es Torremolinos, da war es auch wieder ganz knapp. Die Rechten, kriegen die ihren Kandidaten durch oder die Sozialdemokraten, die Sozialisten? Ne? Ganz knapp, 12, 13 Stimmen, wer bekommt 13, wer bekommt 12 Stimmen? Und da, wie in Madrid auch, hatten sie sich geeinigt, die heilige Dreifaltigkeit, die Rechten, also Partido Popular und Ciudadanos und Vox, eben auf einen Kandidaten, glaube ich, von der PP war das, ja. Und also war eigentlich klar, das wird, die Abstimmung wird 13-12 ausgehen. Dieser PP-Kandidat wird Bürgermeister. Aber, was ist da passiert? Eine von denen, die abgestimmt haben, das war eine Kandidatin von Vox, also von dieser faschistischen Partei. Die stand auf zweiter Stelle der Liste von Vox. Und was macht die? Die geht letzte Woche hin zu einer Veranstaltung von LGTB, also von dieser Gruppe, die für die Rechte der Gays und so weiter eintreten, ja. Und eine Frau von Vox, muss man sich vorstellen. Und das war jetzt natürlich ein Tiefschlag für diese Nazi-Partei, und die haben ja eben, wie gesagt, außer Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, gegen alles, was irgendwie links ist und so, haben die halt eben auch einen besonderen Hass gegen Schwule und Lesben. Ne? Also wenn eine von ihren Kandidaten oder Stadträten da jetzt hingeht und zu so einer Feier hingeht, dass da wird gegen einen Grundpfeiler ihrer Identität verstoßen. Und dann haben sie sie ausgeschlossen aus Vox, aus dieser Partei. Jetzt war sie wieder beleidigt und stimmt dann gegen den Kandidaten der Rechten. Und jetzt hat eben Torremolinos einen sozialistischen Bürgermeister. Ist doch nett. Ne? Ja, wir sagen Bravo. Das war ein Schuss ins Knie von Vox. Hätte man die Frau in Ruhe gelassen, hätte da gar nicht viel Wirbel drum gemacht. Außerdem... Ich möchte nicht wissen, wie viele Vox-Mitglieder auch schwul oder lesbisch sind. Wenn man einfach den Anteil der Bevölkerung nimmt, gibt's halt 3% oder 2% sind so. Und ja, wenn sie das verdrängen und nicht anerkennen, dann sollen sie das als Privatsache abhandeln. Gut. Es ist kurz vor 14 Uhr, bringen wir ein Lied und danach kommen schon die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land.

Das heißt, eine Auslieferung in ein Land, das die Menschenrechte nicht einhält, das foltert. Das ist schon mal ein Skandal. Das sagte Javid oder Javid am Donnerstag in einem Interview mit der BBC. Die Entscheidung liege aber bei der Justiz, betonte er. Am Freitag soll die nächste Anhörung in dem Fall stattfinden. Erwartet wird, dass Assange daran per Videobotschaft aus dem Gefängnis teilnehmen wird. Mit einer Entscheidung wird aber noch nicht gerechnet. Wir alle wissen, Assange, Julian Assange, hat mit seiner berühmten WikiLeaks die verbrecherische Politik der USA, besonders in den Kriegen im Ausland, die Lügen aufgedeckt, aufgeklärt. Er hat Hubschrauberangriffe auf Zivilisten dokumentiert. Er hat das alles rausgekriegt und den Bürgern dieser Welt zur Verfügung gestellt, damit sie sich selbst ein Urteil bilden können zwischen den schönen Worten von Demokratie und Freiheit und der hässlichen Realität, die das Imperium United States of America weltweit begeht. Thema Migration. Eine Meldung aus Mexiko-Stadt. Wegen der steigenden Zahl der Flüchtlinge aus Mittelamerika hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine regionale Dringlichkeitssitzung gefordert. Seit Jahresbeginn seien 593.507 Asylbewerber aus den Ländern Mittelamerikas über Mexiko an die Südgrenze der USA angelangt. Das teilte das UNHCR am Mittwoch Ortszeit in Mexiko mit. Mexiko habe seinerseits einen Anstieg der Asylanträge um 196% gemeldet. Die Vertreibung aus Zentralamerika setzt die Aufnahmefähigkeit der gesamten Region unter Druck, bringt immer mehr Individuen und Familien in Gefahr und schafft damit eine Lage, die kein Land alleine bewältigen kann, heißt es in der Mitteilung. Thema Europaparlament Brüssel. Ultrarechte gründen eine EU-Fraktion. Die ultrarechten Parteien im Europaparlament haben eine neue Fraktion namens Identität und Demokratie gegründet, der 73 Abgeordnete angehören, unter ihnen die Vertreter der deutschen AfD, des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen, der italienischen Lega und der österreichischen FPÖ. Lega-Chef Matteo Salvini hatte im Wahlkampf das Ziel ausgegeben, die Rechtsfraktion zur stärksten Gruppe im EU-Parlament zu machen. Nach jetzigem Stand liegt sie aber nach der Europäischen Volkspartei, den Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen an fünfter Stelle. Ja, zu dem, was du eben noch gesagt hast, da diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung und Sympathie zwischen Großbritannien und USA, das zeigt sich ja nicht nur bei der Auslieferung von Assange jetzt, sondern wieder einmal mehr auch außenpolitisch. Ja. Es gab ja vor ein paar Tagen diesen Tanker-Zwischenfall da im Estrecho de Hormuz, wo ein japanischer oder zwei Tanker angegriffen wurden, einer unter japanischer, der andere unter norwegischer Flotte, Fahne, wollte ich sagen, und also in einem Gebiet, wo eben hochbrisant ist die Situation. Das ist auf dem einen Ufer von diesem Estrecho de Hormuz eben Iran und auf dem anderen Ufer Oman, Dubai, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, ein bisschen weiter im Süden, ja. Die USA hat da 5 oder 6 Militärbasen, die hat da eine riesige Flotte stationiert, und, muss man auch sagen. Und haben in Dubai schon vor 2, 3 Wochen Flugzeugträger dahin geschickt, die USA, ja. Und jetzt also werden diese Tanker angegriffen. Es gab da 2 nicht besonders schwerwiegende Explosionen. Und wer weiß jetzt, was los ist und was passiert ist und wer die angegriffen hat? Eben Trump. Ne? Iran ist schuld. Iran hat es gemacht. Und wenn man jetzt das alte Prinzip anwendet, cui bono, fragt man sich natürlich, warum sollte Iran sowas machen, wo praktisch Iran, die Wirtschaft vom Iran total abhängig ist vom Ölexport. Ja? Warum sollten gerade die dort die Sache hochkochen. Ja. Gut, aber das ist die Version von Trump. Und wer sich natürlich auch gleich angeschlossen hat, das wundert ja kein Schwein, Saudi-Arabien und Israel und die von vornherein immer die Version von Trump unterstützt. Und jetzt natürlich auch Großbritannien. Ja. Da geht der britische Außenminister her und sagt, Teheran ist, und jetzt kommt diese Formulierung von immer, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verantwortlich für diese Attacken. Ja, das erinnert doch sehr, jetzt diese Haltung von Großbritannien wieder an damals, an den Irakkrieg, El Trio de los Azores. Blair war damals der Abgesandte von Großbritannien oder an die Geschichte, wo sie damals dann gegen Saddam Hussein vor der UN, vor den Vereinten Nationen die Beweise vorgelegt haben, dass Saddam Hussein Massenvernichtungsmittel hat und so, ja. Und diese Beweise waren gefakte Fotos aus dem Weltall aufgenommen und ein Reagenzgläschen, sehr peinlich, ein Fake-Reagenzgläschen, das der damalige Kriegsminister der USA, Colin Powell, vor der UNO geschwenkt hat. Es war ein peinliches Spektakel. Sie haben das nachher sogar alles gerne zugegeben. Ach ja, stimmt, das war alles gefaked, war alles gelogen. Aber der Schaden ist angerichtet, das Land war zerstört, die Region ins Elend und ins Mittelalter zurückgestoßen. Das war wahrscheinlich auch das Ziel der ganzen Aktion. Kommen wir zu den Nachrichten vom Tage, von der ARD übernommen, die Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungsverfahren im Mordfall Lübcke. Nach ARD-Informationen hat sich der Verdacht einer rechtsextremen Tat erhärtet. Der Kasseler Regierungspräsident war vor 2 Wochen erschossen worden. Große Koalition einigt sich auf Grundsteuerreform. Das geht aus einer Erklärung hervor, die nach der Sitzung des Koalitionsausschusses verbreitet wurde. Offenbar sollen die Bundesländer Spielraum bei der Ausgestaltung erhalten. Das hatte die CSU gefordert. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beraten werden. Atommächte investieren wieder mehr in ihr nukleares Waffenarsenal. Das geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Danach ging die Zahl der Waffen insgesamt zwar leicht zurück, dafür seien die Regierungen aber wieder stärker darauf aus, ihre Atomwaffen zu modernisieren. Sinkende Tendenz bei Belastung durch Stickstoffdioxid. Laut Umweltbundesamt wurde der Grenzwert im vergangenen Jahr in 57 Städten überschritten. 2017 waren es noch 65 Städte. Der Trend gehe in die richtige Richtung, die Maßnahmen reichten aber noch nicht aus, so die Behörde. Bürgerrechtler Wong in Hongkong freigelassen. Der prominente Vertreter der Regenschirmbewegung hatte eine 2-monatige Haftstrafe verbüßt. Am Tag nach den Massenprotesten in Hongkong forderte er auch Regierungschefin Lam zum Rücktritt auf. Die Demonstrationen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz gehen auch heute weiter. Das Wetter. Heute oft trocken bei längerem Sonnenschein. Regional gibt es aber auch dichtere Wolken. Am ehesten an den Alpen sowie in den östlichen Mittelgebirgen vereinzelte Schauer oder Gewitter. 20 bis 29 Grad. Ich sehe hier Temperaturen in Berlin von 27, 28, 29 Grad. Das ist verdammt heiß für diese Stadt. Jo. Ja, zu dieser letzten Nachricht hier aus Hongkong, auch sehr interessant diese Geschichte. Ne? Hongkong war ja früher eine britische Kolonie. Kronkolonie. Ja, und dann gab es vor ein paar Jahren eine Änderung dieses Status. Jetzt gehört das irgendwie zu China. und ist aber nicht völlig der Regierung in Peking unterstellt, sondern nach dem Prinzip ein Land, aber zwei Territorien, wird da immer noch so ein bisschen getan, wie wenn die noch was, oder haben sie ja auch de facto, haben sie immer noch eine gewisse Autonomie im Vergleich zu Rest China. Ne? Und worum ging es da jetzt bei diesen Demonstrationen in den letzten Tagen? Vor ein paar Tagen, am Mittwoch war das, gab es schon eine riesen Demonstration mit ungefähr 100.000 Teilnehmern gegen ein Projekt der autonomen, in Anführungszeichen, Regierung in Hongkong, ein Auslieferungsgesetz zu verabschieden, dass die Auslieferung von irgendwelchen Angeschuldigten an China, an die chinesischen Behörden ermöglichen sollte. Und damit wäre eben Tor und Tür geöffnet für die Auslieferung von Kritikern der Regierung in Peking. Ne? Und deshalb gab es diese Demonstration, und jetzt am letzten Mittwoch ist dann die Polizei mit brutalsten Mitteln vorgegangen gegen diese Leute, also noch schlimmer als vor diesen Regenschirmdemonstrationen, die es früher gab. Und also es gab dann auch jetzt gestern wieder eine Demonstration mit noch mehr Leuten, mit 200.000 Leuten. Ja, die sprechen selbst von 1 Million, die Veranstalter. Die ist aber relativ friedlich zu Ende gegangen. Und aber davor wurde dann schon bekannt, dass die Regierungschefin von Hongkong, eine gewisse Frau Lam, dass sie sich geheim mit der Regierung in Peking auf dem chinesischen Festland getroffen hat. Und jedenfalls, sie will jetzt eben den Eindruck verhindern, dass sie eine Handlangerin ist der Regierung in Peking, und hat jetzt dieses Auslieferungsgesetz nicht zurückgezogen, aber storniert auf unbestimmte Zeit. Ja. Und was jetzt die Demonstranten eben, die kennen ja auch ihre Pappenheimer, die sagen jetzt, bald sind Wahlen in Taiwan, das wird noch vielleicht so lange zurückgehalten, und dann geht's wieder los. Ja. Aber jedenfalls, wie die vorgegangen ist, die Polizei und die Regierung von Hongkong gegen diese Demonstranten, das, die haben da keinerlei Hemmung. Ja. Das erinnert sehr an Tiananmen vor 30 Jahren. Ja. Die haben, das ist jetzt genau 30 Jahre her, wo die mit Panzern und scharfer Munition die Demonstration auf dem Tiananmen-Platz zusammengeschossen haben. Also man weiß nicht, gab es 1.000 oder 3.000 Tote. Ja? Tote Studenten, die einfach nur friedlich demonstriert haben. Ja? Also von daher wundert mich das nicht, was da jetzt los ist. Aber gut, ob jetzt zurückgezogen wird oder nicht, dieses Projekt von dem Auslieferungsgesetz, das Problem wird natürlich weiter bestehen. Ne? Die KP, das Zentralkomitee in Peking wird natürlich alles tun, damit irgendwann mal, je früher, desto besser, Hongkong einverleibt wird zu China. Eine Meldung aus Berlin. Die autonomen Kneipe Kaderschmiede, lustiger Name, kann vorerst in der Riga-Straße in Berlin-Friedrichshain bleiben. Eine Zivilkammer des Berliner Landgerichts wies am Donnerstag eine erneute Räumungsklage des Hauseigentümers als unzulässig ab. Wie das Gericht mitteilte, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Es kann Berufung eingelegt werden. In der mündlichen Verhandlung machte der Vorsitzende Richter nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg, RBB, deutlich, dass die Vollmacht für den Anwalt, Achtung, der britischen Eigentümerfirma, nicht deutschen Anforderungen entspreche. Also ein Fall von Investment-Terror-Mobbing in Berlin. Natürlich gegen eine linke Szene-Kneipe. Thema Finanzen. Die Kirche muss keine Auskunft geben. Die katholische Kirche muss der Presse keine Auskunft über die Verwendung von Kirchensteuermitteln geben. Das hat am Donnerstag das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Es wies damit eine Klage der Journalistin Annika Joris vom Recherchenetzwerk Korrektiv gegen das Erzbistum Köln ab. Joris hatte sich auf die staatliche Auskunftspflicht gegenüber Journalisten berufen. Diese gelte auch für die Kirche, da deren Kirchensteuer vom Staat eingezogen werde. Das Gericht erklärte, der presserechtliche Auskunftsanspruch scheitere in diesem Fall daran, dass es sich bei der Kirche nicht um eine Behörde handle. Zwar sei das Erheben der Kirchensteuer eine hoheitliche Aufgabe, doch die Verwendung der Mittel gehöre in den kirchlichen Bereich und fielen unter die religiöse Selbstbestimmung, so das Gericht. Es ließ jedoch eine Berufung zu. Eine ganz große Schweinerei, die in Brasilien gekocht wurde, findet jetzt, was wir schon seit ein paar Jahren auch hier versuchen zu erzählen und zu sagen, weil wir andere Quellen haben als die etablierte Presse, dass die Anklage gegen den früheren Präsidenten von Brasilien, Lula, den linken Präsidenten, gefälscht und gelogen war. Wir fordern natürlich mit, lasst Lula endlich frei. Brasiliens Ex-Präsident wurde Opfer einer Justizverschwörung. Jetzt ist es amtlich, jetzt sind die Beweise da. Neue Dokumente belasten Regierungsmitglieder. Haha. Brasiliens heutiger Justizminister, ein gewisser Sergio Moro, der noch im vergangenen Jahr als unerschrockener Korruptionsermittler gefeiert worden war, ist endlich überführt. So ein krummer Hund. Seit dem Wochenende veröffentlicht und kommentiert das US-Online-Magazin The Intercept auf Portugiesisch und Englisch brisante Ausschnitte aus der internen Kommunikation seiner Beamten aus den Jahren 2015 bis 2018. Dem Portal zugespielte private Chats, Videos und Mitschnitte belegen die gezielte Manipulation von Ermittlungen, um sie als politische Waffe gegen die Arbeiterpartei PT einzusetzen. Sie liefern auch den Beweis dafür, dass es sich beim Vorgehen gegen den früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der nach einer Verurteilung wegen Korruption seit April 2018 im Gefängnis sitzt, um illegale Freiheitsberaubung handelt. Der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald will über den Vorgang mehr Daten in die Hand bekommen haben, als 2013 Edward Snowden über die Praktiken des US-Geheimdienstes NSA publik machte. Die Veröffentlichungen offenbaren systematische Verstöße gegen Recht und Berufsethos der brasilianischen Justiz. Staatsanwalt Deltan Dallagnol und Richter Sergio Moro karteten die Farce miteinander ab. Noch kurz vor der groß inszenierten Anklageerhebung gegen Lula, Anfang September 2016, wegen einer ihm angedichteten Immobilie, die gehört ihm noch nicht mal, zeigte sich Dallagnol im Chat mit den Kollegen besorgt wegen der fehlenden Beweise. Diese Schweinebrut wusste also schon, dass es gar keine Beweise gab. Es wird heißen, dass wir eine Anklage erheben, die auf Zeitungsmeldungen und schwachen Indizien beruht. Das erinnert ein bisschen, was die mit Podemos in Madrid gemacht haben, die Rechte. Die erfinden etwas, lancieren das in ihre von ihnen finanzierte Zeitungen und dann bleibt schon was hängen. Man müsse dafür Sprachregelungen vorbereiten. Moro stimmte seine Taktik hinter den Kulissen mit den Ermittlern ab und beschleunigte das Verfahren. Lula war von Anfang an schon verurteilt, ehe überhaupt ermittelt wurde. 2 Wochen vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im vergangenen Oktober beriet Dallagnol mit seinen Teamkollegen hektisch über Strategien, um ein Lula-genehmes Interview für die Journalistin Monica Bergamo von der Tageszeitung Folha de São Paulo zu verhindern. Man befürchtete, dass ein Auftreten des Ex-Präsidenten Fernando Haddad helfen würde, der an seiner Stadt für die Arbeiterpartei PT antrat. Als schließlich ein Richter das Interview auch noch untersagte, feierten das die Anti-PT-Aktivisten lautstark. The Intercept hat erst einen kleinen Teil der vor einigen Wochen erhaltenen Informationen öffentlich gemacht. Wir können da noch mit einigen Sauereien rechnen, die da noch veröffentlicht werden. Die Enthüllung weiterer explosiver Geheimnisse ist bereits angekündigt. Die Quelle wird anonym gehalten. Klar, sonst spüren die den auf und knallen den ab. Die Daten sollen sich an einem sicheren Ort befinden. Wütende Reaktionen der Entlarvten bestätigen deren Echtheit. Das investigative Journal hat der eBay-Gründer und Medienmäzen P. Pierre Omidyar im Rücken und kann international auf eine große Leserschaft bauen. Das ist schon mal gut. Um die Arbeit der Partei zu zerstören, hätten die an der Operation Lava Jato Beteiligten wie Mafioso gehandelt. Das schrieb Jean Willis, im Exil lebender Abgeordneter der Linkspartei PSOL, in seinem Blog. Der Soziologe Jesse de Sousa wies darauf hin, dass erst die Inhaftierung Lulas die Wahl des extrem gefährlichen Faschisten Jair Bolsonaro zum Präsidenten ermöglicht habe. Die PT forderte am Montag Ortszeit in einer Stellungnahme, die Verantwortlichen für den Justizskandal zu bestrafen und Lula endlich freizulassen. Nicht einmal Globo und die anderen Medien, die sich aktiv an diesem Angriff auf Demokratie, Recht und Gerechtigkeit beteiligt haben, können die Realität mehr verbergen. Auch Lulas Verteidiger forderten die Justiz auf, ihren Mandanten auf freien Fuß zu setzen. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Ja, in diesem konkreten Fall hat sich also tatsächlich dieser Richter, Moro hieß er, glaube ich, mit den Staatsanwälten zusammengesetzt in einer Situation, wo alle Umfragen schon ergeben hatten, dass Lula wiedergewählt werden würde. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, das müssen wir unbedingt verhindern. Wie können wir dem irgendwas anhängen? Und so wurde dann dieser Korruptionsskandal fabriziert mit Odebrecht, wo sich Lula angeblich ungerechtfertigt bereichert hat. Und dann wurde verknackt. Aber das ist ja nur ein Beispiel mehr. So gehen die ja überall vor, diese Wirtschaftsliberalen, Demokraten, Faschisten auch, ob sie Macri heißen in Argentinien oder Bolsonaro in Brasil oder Trump in USA, ja. So gehen sie vor, mit diesen Methoden gegen linke, progressive, fortschrittliche Regierungen. Und die werden dann abgesetzt und dann kommen sie selber an die Macht und dann nach und nach kommt dann eben raus, was sich die Leute da gewählt haben. Letzter Fall jetzt könnte man nehmen, dieser Guaido in Venezuela. Ne? Der wird da fabriziert vom fortschrittlichen demokratischen Westen als der Vertreter der Demokratie. Und jetzt vorgestern kam raus, dass seine Abgesandten an der Grenze zu Kolumbien, wo die sogenannten Hilfsgüter für die arme venezolanische Bevölkerung ankommen, dass die sich dort schon bereichert haben, die Sachen für sich selber abgezweigt haben. Bevor der überhaupt den Maduro ersetzt hat, ist jetzt schon noch einmal mehr klar, was das für Leute sind. Ein Diebespack vor dem Herrn. Kommen wir zu einem anderen Thema. Madrid. 422 Zeugen und tausende Akten. Es geht um das illegale Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Wegen ihrer Rolle beim Katalonien-Referendum forderte die Staatsanwaltschaft für 12 Angeklagte bis zu 25 Jahre Haft. Die Beschuldigten wehrten sich. Entsprechende Gewalt, um den Staat zu unterwerfen, gab es nicht, das erklärte Marina Puig. Die ist Anwältin des Chefs des katalanischen Kulturvereins Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Am Mittwoch endete die Hauptverhandlung gegen 12 mutmaßliche Verantwortliche des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017. Der Appell zur Wahrung der Einheit Spaniens kann nicht über den Grundrechten stehen, fügte Puig hinzu und verwies auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit. Wie Puig plädierten auch andere Verteidiger und alle Angeklagten in ihrem Schlusswort auf Freispruch sowie die Aussetzung der seit 1,5 Jahren dauernden Untersuchungshaft gegen 9 der 12 Beschuldigten. Unter ihnen sind neben Cuixart der frühere katalanische Vizeregierungschef Oriol Junqueras, die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments Carme Forcadell sowie der ehemalige Vorsitzende der katalanischen Nationalversammlung ANC, ein gewisser Herr Jordi Sánchez. Den 12 wird je nach ihrer Rolle bei der Vorbereitung des Referendums Ungehorsam, Aufstand und Rebellion vorgeworfen. Zudem sollen sie öffentliche Gelder veruntreut haben. Einige der für die Volksabstimmung Verantwortlichen standen nicht vor Gericht. Sie waren ins Ausland geflohen, wie der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. Das Urteil wird frühestens Ende September erwartet. Wir haben ja hier des Öfteren berichtet im Niemandsland über die laufenden Verhandlungen, über das, was da gesagt wurde, auch über die witzigen Sachen, über die Spülmittel-Terroraffäre, als da die Leute, die abstimmen wollten, Spülmittel, Seife auf den Boden geschmiert haben, damit die böse Polizei da ausrutscht und auf das böse Hinterteil fällt und solche Geschichten. Die Hauptverhandlung hat 4 Monate gedauert. 4 Monate. Das wurde hier in einigen Radiosendern und im katalanischen Fernsehen live übertragen wie ein Culebron. Die 5 Richter vernahmen 422 Zeugen, luden 5 Sachverständige ein und sichteten tausende Dokumente und Videos. Obwohl die Beweisaufnahme zu keinem Zeitpunkt erbrachte, Achtung, das ist sehr wichtig, dass die Unabhängigkeitsbewegung bei der Vorbereitung und Durchführung des Referendums gewalttätig vorging, sieht die Staatsanwaltschaft in dem, was zwischen 2015 und 2017 in Katalonien geschah, dennoch einen Putsch. Es sei den Angeklagten darum gegangen, Zitat, die spanische Verfassung von 1978 zu liquidieren. Regierung, Parlament und Zivilgesellschaft in Katalonien seien die 3 Pfeiler dieses Vorgehens gewesen. Damit hätten sich die Hauptangeklagten Junqueras, Forcadell sowie Cuixart und Sánchez der Rebellion schuldig gemacht. Für Junqueras fordert die Staatsanwaltschaft 25 Jahre Haft, für Forcadell, Cuixart und Sánchez je 17 Jahre. Außerdem verlangt die Staatsanwaltschaft, dass sie mindestens die Hälfte der Strafe verbüßt haben müssen, bevor sie Antrag auf Hafterleichterung stellen können. Die rechtsextreme Vox hat eine öffentliche Nebenklage, eine übliche Rechtsfigur, die der Zivilgesellschaft eine Stimme bei wichtigen Verfahren geben soll, eingebracht. Sie wirft den Angeklagten zusätzlich vor, Mitglieder in einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Anwalt Javier Ortega Smith, der für die Vox im spanischen Parlament und im Stadtrat von Madrid sitzt, fordert bis zu 74 Jahre Haft sowie die vollständige Verbüßung der Strafe in Haftanstalten außerhalb Kataloniens. Also, der will die 74 Jahre hinter Gittern haben. Das wäre lebenslänglich. Die Frage ist, war das Referendum ein Aufstand? Soll man das als Aufstand interpretieren dürfen? Nur die Rechtsanwälte des Staats, deren Mandant die spanische Regierung ist, können keine Gewalt ausmachen. Das ist jetzt ein Problem, das die Richter des obersten Gerichtshofs wieder haben. Sie seien nicht Teil der Pläne der Angeklagten gewesen. Dennoch beurteilen sie die Abhaltung des Referendums als Aufstand und verlangen bis zu 12 Jahre Haft. Die Verteidigung sieht das anders. Die Menschen gingen nicht auf die Straße, um den Staat zu zerstören, sondern um zu demonstrieren und abzustimmen, erklärt der Anwalt Junqueras, ein gewisser Herr Andreu van der Einde. Warum löste unsere Frage, ob Waffen im Einsatz gewesen seien, Grinsen aus, wenn wir hier von Rebellion sprechen, erinnerte er an einen der skurrilsten Momente bei den Zeugenvernehmungen. Die Verteidiger bereiten den Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Ja, im September wird es da das Urteil geben. Bis dahin wird noch viel Geschrei sein und viel Ärger und hin und her. Ein Kommentarist, der sehr viel in der Tageszeitung El Periódico de Catalunya schreibt, ein gewisser Herr Antonio Franco, der ist ein sehr hellsichtiger Analytiker der spanischen und katalanischen Verhältnisse und Politik, der hat eine glänzende Analyse dieser Geschichten gemacht. Ich will sie mal ganz kurz resümieren, der Artikel ist relativ lang. Er hat gesagt, eine dermaßen groteske Situation hat es in der spanischen Rechtsgeschichte noch nie gegeben. Es geht um Delikte, die keine richtigen Delikte waren. Es geht um einen Prozess, der kein richtiger Prozess ist. Und es geht um Anklagen, die keine richtigen Anklagen sind. Es geht um eine Rebellion, die keine Rebellion ist. Und es geht um Urteile, die keine richtigen Urteile sein werden. Es geht um eine Fake-Republik, um eine ausgedachte Republik, die man ausgerufen und nur 7 Sekunden hat bestehen lassen und dann wieder zurückgenommen hat. Und die Richter suchen Gewalt da, wo keine Gewalt war, nämlich in hassverzerrten Gesichtern und Schmährufen von Seiten der Demonstranten und so weiter. Er hat gesagt, egal was die Richter entscheiden, es wird eine schwere Sache sein und wohl hätten noch nie Richter in so einer verzwickten Situation gesteckt, so ein komisches Urteil jetzt fällen zu müssen. Ja, und was sie auch entscheiden werden, keiner von den beiden Seiten wird es recht sein, diese Nein, Entscheidung. Und dann geht der Kulebron irgendwie weiter. Aber was auch wichtig ist, also du hast vorher gesagt, das wird frühestens im September dann da sein, das definitive Urteil. Das kann man dann natürlich immer noch anfechten und Widerspruch einlegen, in die Berufung gehen und so weiter. Aber gut, September oder Oktober wird es dann da sein. Aber interessant ist auch, wie wird die Situation hier sein in Spanien, in dem Moment, wann das Urteil dann kommt. Ja? Wer sitzt in Madrid an der Regierung? Ja? Und wir haben jetzt vorher gesprochen über die Municipalwahlen und die Autonomiewahlen, also vergleichbar mit den Landtagswahlen in Deutschland. Die haben, glaube ich, noch eine Woche mehr Zeit, um sich zu konstituieren, und die Zentralregierung in Madrid noch mehr. Also da kann es noch eine Weile dauern, bis man endgültig weiß, mit wem der Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei dann zusammengehen wird, entweder mit Podemos und mehreren kleineren Parteien noch oder eben mit Ciudadanos. Ne? Und auch das wird interessant sein, wie dann die Zentralregierung reagiert, wenn das Urteil dann feststeht. Und um nochmal kurz zurückzukommen auf die Municipalwahlen. Also in Barcelona haben wir ja klar gesagt, was hier stattgefunden hat. In Madrid selber ist die Situation eine ganz andere. Da ist die Frau, die jetzt 4 Jahre lang Bürgermeisterin war, Manuela Carmena, auch links, so wie die von hier, die Ada Colau, die ist jetzt weg. Und wer stellt jetzt den neuen Bürgermeister? Die Partido Popular. Also, das heißt, die korrupteste Partei, die es jemals gegeben hat in der Geschichte dieses Landes. Aber Diebe, professionelle Diebe, muss man sagen. Weil denen natürlich auch, weil die nicht genug Stimmen bekommen haben, machen sie jetzt wieder wie in Andalusien auch, zusammen mit der anderen rechten Partei, mit Ciudadanos und mit den Faschisten von Vox zusammen, haben sie das jetzt ausgemauschelt. Und im Moment wird der Stadtrat, also so ist es, der Kandidat von der PP, Almeida, Martínez Almeida, ist jetzt Bürgermeister. Die stellvertretende Bürgermeisterin ist eine Frau von der anderen Partei, von Ciudadanos. Und der Stadtrat wird im Moment, sage ich, aufgeteilt zwischen Partido Popular und Ciudadanos. Im Moment. Weil Vox ist nicht vertreten und die wollen da aber rein unter allen Umständen. Ne? Dann gibt es außer dem eigentlichen Stadtrat dann noch Bezirksbürgermeister. Da gibt es 21 Bezirke, die auch ihren eigenen Bürgermeister haben, dann in Madrid selber. Und der ist im Moment aufgeteilt zwischen 12, diese 21, zwischen 12 von der PP und 9 von Ciudadanos. Aber die PP hat jetzt schon angekündigt, dass sie, dass klar ist, dass sie einige von ihren Sitzen an diese Nazis von Vox abgeben werden. Die Frage ist jetzt nur, wie viele. Ja? Wie viele von diesen Distrikten werden an Vox abgegeben? Vermutlich, Vox will 4 haben, vielleicht sind es 3 oder vielleicht sogar am Ende nur 2. Aber wenn, dann werden das die Bezirke sein, wie zum Beispiel Salamanca, wo die Reichen wohnen, wo eben nicht nur die PP gewonnen hat, sondern eben auch Vox. Ja. Und dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wo die sich einschleichen können in die Institutionen, Stellvertreter von Stadträten, Abteilungsleiter und so weiter. Ja. Und genau, also Pepe, dass die keine Berührungsängste haben mit Vox, ist klar. Und diese Ciudadanos, die seither immer noch herumgetönt haben, mit Vox nicht, ne? Und jetzt sagen sie schon ein bisschen kleinlauter, ja, wenn die Pepe dann was abgibt an diese Vox, da können wir dann nichts machen. Ja. Oder die Ciudadanos sagt in Bezug auf diese Distrikte, ja, die sind wichtig, aber die gehören ja nicht zur Stadtregierung. Ja. Also das ist das Panorama. Und hier sieht man eben, dass im Gegensatz zu Deutschland, dass wo dieser, wie sagt man das, El Cinturón Sanitario gegen in Deutschland AfD hier, gegen Vox, hier gibt's das nicht. Aber in Deutschland scheint's immer noch ein bisschen zu funktionieren, wie man gestern Abend gesehen hat bei der Bürgermeisterwahl in Görlitz. Ja. Da war jemand angetreten für die AfD als Kandidat, ein Polizist natürlich. Der hat im ersten Durchgang im Mai 36% der Stimmen bekommen und der CDU-Kandidat 30%. Was war die Reaktion von Grünen und Linken? Die haben ihre eigenen Kandidaten zurückgezogen, damit dieser AfD-Kandidat nicht gewählt wird, und hat funktioniert. Also gestern Abend hat dann der 45% der Stimmen nur bekommen und der CDU-Kandidat 55. Das wäre die positive Nachricht. Aber gut, es ist das gleiche Problem wie hier zwischen PP und Vox in Deutschland, sagen wir zwischen CDU und AfD. Auf welche Distanz, bis wo kann man sich, soll man sich, darf man sich nahe kommen? Ne? Und in Deutschland sieht so aus, im Moment noch ein bisschen besser als hier, aber, dann tauchen wieder solche Menschen auf wie unser Freund Gauck, ne, der zu diesem Thema sagt, ich fürchte, dass es immer mehr Menschen geben wird, für die Sicherheit und gesellschaftliche Konformität wichtiger sind als Freiheit, Offenheit und Pluralität. Also von vornherein tut er der AfD schon zugestehen, die sorgen für Sicherheit, die sorgen für gesellschaftliche Konformität. Und weil es immer mehr Menschen geben wird, laut Gauck, die so denken, müssen wir für diesen Typus der Leute, müssen wir Konservativen wieder eine Heimat werden. Ja. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Gauck. Der andere wäre Maaßen, der was gesagt hat zu diesem Thema. Bis letzten Jahres noch Verfassungsschutzpräsident, dann musste er wegen den Krawallen in Chemnitz zurücktreten, weil er da klar wurde, was er denkt über die Rechten, ne? Und der jetzt zu dem Thema Annäherung an der AfD sagt, ich glaube, in der jetzigen Situation werden wir es ausschließen, dass es zu einer derartigen Koalition kommt. Aber man weiß ja nie. Hm? Also dieser Typ, der ist jetzt nicht mehr in erster Linie in der CDU, wird aber immer wieder angehört und zitiert, und der ist jetzt Mitglied von einer sogenannten Werteunion innerhalb der CDU, ja. Also wo es dann darum geht, die abendländischen Werte zu verteidigen gegen die Überfremdung und so. Ja. Und wer sich mindestens verbal radikal ausgesprochen hat gegen Maaßen, sein früher Chef der Seehofer, ne? Und der sagt, ja, keine Koalition, keine Zusammenarbeit mit den Rechten. Und dann bereuen sie, dass sie den Maaßen dann damals nicht eingestellt haben im Innenministerium und so. Und sagt er, ja, warum haben Sie das vorgeschlagen, wurde er gefragt. Er sagt, ja, weil ich ihm als Person vertraue und eine hohe Achtung vor seinen Kompetenzen haben. Ja. Also das ist auch die CDU nicht vergessen. Je luistert naar Niemandsland. Vanuit Breda, Nederland, stuur ik je de vriendelijke groeten aan alle luisteraars van Contrabanda op 91.4 FM in Barcelona. Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten vom heutigen 17. Juni 2019. Kampf ums Rathaus 1. Colau hat gesagt, der Unterschied besteht darin, das Bürgermeisterinnenamt zu haben oder nicht. Das sagte sie am vergangenen Donnerstag. Und bis zum letzten Moment hatte Bürgermeisterin Colau am Donnerstag noch versucht, die Drei-Parteien-Koalition mit Esquerra Republicana und PSC auszuhandeln. Nach dem Scheitern bzw. der strikten Weigerung von ERC mit der PSC zusammen zu regieren, hat Colau beschlossen, eine Befragung an der Parteibasis durchführen zu lassen. Thema Geld für die Ex-Tutelados. 664 Euro im Monat. Für eine bestimmte Zeit will das katalanische Parlament den jugendlichen Immigranten ohne Begleitung zahlen, wenn sie die 18-Jahres-Grenze überschritten haben und aus dem Betreuungsprogramm des Sozialprogramms, der Sozialprogramme der Generalitat, hier von Katalonien rausfallen. Ein Drittel der über 18-Jährigen, die in diese Kategorie fällt, schläft laut Marta Ribas von Catalunya en Comú auf der Straße. Alle Parteien außer Esquerra Republicana und Junts per Cat stimmten für die Maßnahme, diesen Jugendlichen 664 Euro Sozialgehalt zu zahlen. Ab 2020 und unter der Bedingung, dass bis dahin ein katalanischer Haushalt verabschiedet sein wird. Thema Obdachlose in Barcelona. 550 Freiwillige von Arels, das ist eine Stiftung, die sich um Obdachlose kümmert, haben in einer einzigen Nacht 1.195 Personen ausgemacht, die als Obdachlose nur hier im Zentrum in den Straßen von Barcelona übernachten. Dies seien 30% mehr als bei der letzten Zählung vor einem Jahr. Das erklärte ein Sprecher der Organisation. Kampf ums Rathaus 2. Mit großer Mehrheit sprach sich am Freitag die Parteibasis von Barcelona en Comú für den Koalitionsvorschlag von Ada Colau aus, eine Koalition mit den Sozialisten unter Duldung von Manuel Valls einzugehen. 71% der Stimmen waren für dieses Modell. Das waren 2887 Stimmen. Während die andere Option eben zusammen mit den Separatisten von Esquerra Republicana de Catalunya plus den Stimmen von Puigdemonts Partei Junts per Cat nur 28,5%, das heißt nur 1.156 Stimmen erhielt. Damit war der Weg für eine zweite Amtszeit der Bürgermeisterin Ada Colau frei. Kampf ums Rathaus 3. Am Samstag wurde Ada Colau vom Stadtparlament in Barcelona zum zweiten Mal als Bürgermeisterin gewählt. 10 Stimmen ihrer Partei, Barcelona en Comú, 8 Stimmen der Partei PSC, der katalanischen Sozialisten, und 3 Stimmen von Ciudadans, von Herrn Valls, ergaben zusammen die absolute Mehrheit von 21 Stimmen gegenüber 20. Noch einmal kurz die Zusammensetzung im Stadtparlament. Das hat hier 41 Sitze, davon sind 10 bei Barcelona en Comú gelandet, 8 bei der PSC, 3 bei Valls, 3 bei Ciudadans, 10 bei ERC und 5 bei Junts per Cat und 2 bei der PP. Das heißt, die Separatisten haben von 41 Stimmen eigentlich nur 15, während die nicht-separatistischen Parteien 26 Sitze haben. Valls ging es darum, eine Kontrolle der Stadt durch die Independentistas zu verhindern. Sehr hässlich war die Stimmung auf der Plaza San Jaume schon am frühen Nachmittag, als die Separatisten mit ihren Estelada-Fahnen und gelben Schleifen Ada Colau als Verräterin und auf übelste Weise beschimpften. Kim Torra hatte Tage zuvor schon die Parolen im Fernsehen und über die Rundfunksender Kataloniens, der von ihm kontrollierten Medien, ausgegeben. Colau sei eine Verräterin und hätte ihre Maske fallen lassen. Sie gehe jetzt mit dem Establishment, hatte dieser Mann gesagt, und der Casta. Das ist interessant. Wir fragen uns, hat dieser Mann schon einmal in den Spiegel geguckt? Das korrupte katalanische Establishment verkörpert er so gut wie kaum jemand. Und Verrat ist ein hässliches Wort und außerdem ein völlig falsches Wort für jemanden, für eine Menschenrechtsaktivistin, die eben keine Separatistin ist. Was soll diese Frau eigentlich verraten, Herr Todda? Diese Frau könnte die Ideen, Herr Todda, die Sie von sich selber haben, verraten, nur das sind Ihre Ideen und die kann keine andere Person verraten. Haha. Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock und die Barcelona-Nachrichten vom heutigen 17. Juni. Die letzten 10 Minuten im Niemandsland widmen wir wie immer dem Kino. Es geht um das Thema Immobilienspekulation. Wohnen ist ein Menschenrecht. Ich empfehle den Film Push. Es ist eine Doku. Das Leben in den Städten wird zunehmend unbezahlbar. Die Doku Push fragt nach Ursachen und zeigt den Einfluss internationaler Investoren. Push ist also das englische Wort von Stoßen, Pushen, aber auch bekannt durch die Drogenszene. Der Pusher ist eben der Großhändler, der die Droge verteilt. Hören wir mal in den Trailer rein für das Grundrecht auf Wohnen. Push. Jetzt kriegen wir natürlich erstmal hier Werbung reingeknallt von YouTube, aber gut. So, jetzt geht's los. Push. Das erste Zeichen dafür, dass man ein Viertel verlassen muss, sind Vintage-Klamottenläden. Die Immobilienpreise steigen und dann müssen sie alle raus. In Toronto und Umgebung sind in den letzten 30 Jahren die Immobilienpreise um 425% gestiegen. Dann fragen wir uns, wer lebt denn noch in dieser Stadt? Für wen ist die Stadt? Sie wollen die Miete um $900 erhöhen. Wenn sie sich auf $3,400 erhöht, müsste ich $100,000 im Jahr verdienen. Ich sah, wie sich ein Viertel veränderte. Die fangen an, Immobilien zu kaufen. Denn für sie ist das eine tolle Geldanlage. Wenn ich höre, dass Menschen der Gentrifizierung die Schuld geben, sage ich ironisch, schön wär's. Wenn nur. Das Problem geht tiefer. Es ist Zeit, sich zu wehren. Das Haus zu besitzen ist nur ein Mittel, um Geld zu machen. Es gibt neue Besitzer, wir kennen sie nicht, haben sie nie gesehen. Wir wissen nicht, aber sie sind da. Ein Ratsmitglied sagte, wer sich Notting Hill nicht leisten kann, der soll noch gehen. Was erlaubt er sich? Ich kann mitten in der Stadt stehen, es gibt keinen Verkehr. In Steuerparadiesen treffen sich der legale und der illegale Kapitalismus. Gold ist kein Menschenrecht. Wir müssen das Grundrecht auf Wohnen einfordern. Push. Für das Grundrecht auf Wohnen. Ja, meine Damen und Herren. So sieht es mittlerweile nicht nur in Toronto aus. Der Film ist natürlich noch weitgreifender. Das waren nur ein paar Beispiele von, ja, würde ich mal sagen, von einer Stadt, wo dieses Recht auf Wohnen systematisch von internationalen Investoren kaputt gemacht wird. Woran liegt das und was lässt sich dagegen tun? Fada ist eine kanadische Anwältin und sie ist seit 2014 Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Wohnen bei der UNO. Im Film fungiert sie als Kronzeugin für eine Entwicklung, die inzwischen den ganzen Globus betrifft. In Städten zu wohnen ist jetzt schon zu teuer für viele Menschen und es wird immer schlimmer. Aber fragen wir noch einmal, woran liegt das? Und was lässt sich dagegen tun? Fada reist um die Welt. London, Toronto, Valparaiso, Mailand, Barcelona, Berlin, Südkorea und Schweden sind die filmischen Stationen. So bunt die Bilder, die dabei entstehen, so schockierend sind die Zahlen, die dazu genannt werden. In Toronto, erfährt man, seien die Mieten in den letzten 30 Jahren, wie gerade gesagt, um 425% gestiegen. Das Durchschnittseinkommen in derselben Zeit nur um 135%. Fada spricht mit Menschen, die sich gegen Druck von Investoren wehren und deswegen aus ihren Wohnungen geworfen werden sollen. In London trifft sie ehemalige Bewohnerinnen des abgebrannten Greenfield Towers, die weder angemessene Entschädigungen noch angemessene Ausweichquartiere erhalten haben. Einer hatte seine Wohnung vor 25 Jahren gekauft und kann mit der Entschädigung nirgendwo in London eine neue finanzieren. Andere wurden explizit aufgefordert, in andere Städte umzuziehen. Während das Leben für Menschen in den Städten immer teurer und immer unmöglicher wird, droht die andere Gefahr eben, dass nicht nur die Städte, sondern der Planet selber kaputt gemacht wird. Ein zweiter Film, den ich auch empfehle, ist ebenfalls ein Dokumentarfilm und der heißt Jenseits der roten Linie. Es ist ein neuer Dokumentarfilm, der den Widerstand gegen die Rodung des Hambacher Forsts aus der Perspektive der Aktivisten zeigt. Die rote Linie, Widerstand im Hambacher Forst. Regie führt Karin de Miguel Wessendorf. Vernichtet werden soll. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, wie man das verhindern kann. Willkommen in Oaktown, eines von mittlerweile 8 Baumhausdörfern. Irgendwann holen sie mich herunter, aber ich kann es ihnen schwer machen. Ich bin ja seit 10 Jahren hier aktiv und in diesen ganzen Verfahren hat sich herausgestellt, dass wir Bürger einfach keine Lobby haben. Ja, diese Zerstörung, das kann man schlecht verpacken für sich selber jetzt. Sind die kleinen Heimatfresser. Große Heimatfresser kommen ganz am Schluss. Ich war heute noch mal raus im Garten, hab zu den Kirchturmspitzen geguckt. Ja, der Kirchturm wurde abgerissen. Unser Aktienkurs ist im vergangenen Jahr um rund 50% eingebrochen. Proteste, man sieht Bilder von Protesten auf der Aktionärsversammlung der RWE sind Leute mit Plakaten reingerannt. Paris, bei den Klimaschutzverhandlungen, dass wir eben den Wald schützen wollen, das Klima schützen wollen und wir auch noch unsere Klimaziele erreichen können. Vor allem junge Leute, die sagen, wir müssen das Handeln selber in die Hand nehmen. Und hier tun es Menschen seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren ist der Hambacher Forst besetzt. Wir zecken uns hier richtig ein und bereiten uns eben auf die Rodungssaison vor, um auch eine Räumung komplizierter zu machen. Der stellvertretende Vorsitzende der GdP. Die Kollegen gehen mit zweierlei Gefühlen in den Einsatz, weil sie nicht wissen, ob er sinnvoll ist. So, wir teilen die Münze, die 10 Minuten sind mehr als rum. Wir würden jetzt mit der Beräumung beginnen. Wollt ihr wirklich, dass die Menschheit ausstirbt? Dass eure Kinder, Kindeskinder keine Zukunft mehr haben? Raus aus dem Wald! Raus aus dem Wald! Es geht jetzt aber um die ganzen Flugblätter und das ganze Material. Ja, dann nehmt euch noch. So, ihr könnt es noch an Kollegen verteilen. Ja, kann ich auch machen. Schockierende Bilder sah man da von jungen Leuten und auch nicht so jungen Leuten, die sich da auf Baumhäuser festketten und dann von der Polizei mit waghalsigen Manövern heruntergeholt werden. Und es sind zigtausende, die da demonstriert haben. Also, der Dokumentarfilm heißt Die Rote Linie, Widerstand im Hambacher Forst. Regie führt Karin de Miguel Wessendorf. Und es geht um den schon seit 2015 anhaltenden Konflikt um den Hambacher Forst. Die Vertreibung der Einwohner, anliegender Dörfer und Ortschaften und den Braunkohletageabbau des Energiekonzerns RWE in Nordrhein-Westfalen. Im Mittelpunkt, wie gesagt, dieser neuen Arbeit, die Rote Linie, stehen 4 Aktivisten, die sich als Baumbesetzer, Bürgerbeweger, Anwohnerin und Naturpädagoge an den Protesten im Rheinischen Revier beteiligten und beteiligen. In der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, in der Ausgabe vom 3. Quartal, die liegt mir jetzt gerade vor, die ist letzte Woche gekommen, gibt es ein Interview mit der Regisseurin. Hiermit verabschieden wir uns im heutigen Niemandsland. Das war's. Tschüss Werner und tschüss liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, wir verabschieden uns am heutigen 17. Juni. Zum 17. Juni 1953 müssen wir ja nichts mehr sagen, der existiert ja. Und nicht mehr als Nationalfeiertag, jetzt haben wir den 3. Oktober, aber damals hat es eben die damalige DDR getroffen, dann später kamen Ungarn dazu und die Tschechoslowakei, weil wir ja immer nur den US-amerikanischen Imperialismus und den israelischen hier denunzieren, wollen wir nicht vergessen, dass damals im Kalten Krieg und heute immer noch, damals Sowjetunion und Russland heute eben auch imperialistische Politik machen. Ne? 17. Juni 1943, Geburtstag von Fritz Teufel. Unvergessen, Fritz, der Kampf geht weiter. Dankeschön, Werner. Das war's. Tschüss, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bleiben und werden Sie glücklich und hören Sie weiter Kontrabande FM und hören Sie Niemandsland im Podcast unter www.niemandsland.kontrabande.org. Agur, adeo, bye bye.